Freunde, ich danke euch, dass ihr an diesem großartigen Abend hier bei mir seid. Was wir zusammen durchgestanden haben, bedeutet mir viel. Und ich möchte euch für die wirklich herzliche Begrüßung danken und für euer Wohlwollen und das unermüdliche Engagement der letzten Monate. Auch wenn wir gescheitert sind. Although we fell short. Von Tim Etchells. Aus dem Englischen von Astrid Sommer. Musik Martin Schütz. Funkeinrichtung und Regie Erik Althofer. Freunde, das ist nicht unser Tag. Das ist nicht unser Augenblick. Das ist der Augenblick für kleinliche und destruktive Kritik, für Anfeindungen und Schuldzuweisungen. Das ist nicht der Augenblick für Ideale oder dafür, die Wahrheit zu sagen oder die ganze Wahrheit zu sagen. Offen und unumwunden, es ist... Freunde. Wir müssen vielmehr die Augen vor der Wahrheit verschließen. Die Augen vor unserer Aufgabe verschließen. Wir müssen die Augen davor verschließen, uns den Zuständen in unserem Land ehrlich zu stellen. Wir müssen die Augen verschließen. Wir müssen verweigern, verrotten und versinken. Freunde. Freunde, nichts davon ist einfach. Ich bekomme viele Briefe von Gewaltopfern, die fragen, warum wir terroristische Häftlinge freilassen. Vorige Woche bei der Währungskonferenz in Stockholm, da haben sich die führenden Industrienationen zu einem großen Schritt in Richtung Schaffung einer neuen internationalen Währungsanlage entschieden, die das Währungssystem stärken wird. Ich bekomme viele Briefe von Menschen, die fragen, was als nächstes kommt und ob ihre Träume wahr werden. Freunde, wir haben das Ende einer langen Reise erreicht. Und es ist wahrscheinlich normal, dass wir heute Abend eine gewisse Enttäuschung verspüren. Aber morgen müssen wir all das hinter uns lassen und miteinander und gegeneinander arbeiten, damit sich unser Land im Kreis drehen kann. Wir haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Wir haben gekämpft, bis keine Kraft mehr in unseren Körpern und kein Geld mehr auf unseren Banken war. Bis es keine Autoteile, keine Verpackungen, keine Rohstoffe mehr gab. Wir haben so hart gekämpft, wie wir konnten. Und auch wenn wir gescheitert sind, der Fehler liegt bei euch, nicht bei mir. Ich war ungefähr 10. Da hat mein Vater seine Sachen gepackt und ist in eine andere Stadt gezogen. Ohne sich auch nur zu verabschieden. Irgendjemand hat mir damals erklärt, dass das, was er gebraucht hat, sowas wie... An diesen Moment kann ich mich noch genau erinnern. Es ist nur eine Geschichte, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem, weil sie mich daran erinnert, dass... Die wahre Stärke unserer Nation nicht auf Prinzipien gründet oder auf unserem Sinn für Gerechtigkeit, sondern auf der Kraft unserer Waffen und der Größe unseres Reichtums, auf dem Wachstum unserer Wirtschaft, der Stärke unseres Militärs und der Macht unserer Gebäude. Ich war ungefähr 10. Da ist eines Abends in einem Nachbarhaus ein Feuer ausgebrochen und weil es eine Weile gedauert hat, bis die Löschfahrzeuge kamen, waren es die örtlichen Ladenbesitzer, die... Ich war ungefähr 10. Da wurde ein Fremder auf der Hauptstraße unseres Ortes von einem Auto erfasst. Und meine Mutter war als erste zur Stelle. Sie hat gesagt, dass sie den Gesichtsausdruck nie vergessen wird von... Ab genau diesem Moment. Und ich werde diese Geschichte jetzt trotzdem erzählen, weil sie uns so deutlich zeigt. Die Kräfte, die uns auseinandertreiben, sind erheblich stärker als unsere gemeinsamen Interessen. Vor uns liegen keine größeren Triumphe und Erfolge, und wir sind nicht mutig oder nicht klug genug, diese Chance zu ergreifen und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Selbst wenn wir die Mittel dazu hätten oder die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir befinden uns am Scheideweg und vor uns gibt es nur Sackgassen. Aber wir sollten nicht unterschätzen, wie weit wir gekommen sind. Und wir sollten uns jetzt darauf einigen, dass wir schon viel zu weit gekommen sind, um noch ans Umkehren zu denken. Die Arbeitslosigkeit wird verschwinden, wenn wir einfach nicht darüber nachdenken. Eine Krise des Gesundheitssystems wird sich von selber lösen, wenn wir sie einfach ignorieren. Wenn wir unsere Augen fest genug verschließen, werden sich die Probleme verflüchtigen. Vorausschauen nutzt überhaupt nichts. Reden wird keine Probleme lösen. Davon rede ich nicht! Ich rede von etwas Wesentlicherem. Davon, dem Feind mit bloßen Händen die Waffen zu entreißen. Davon, unser Land zu verteidigen, die Menschen zu schützen, die Häuser zu sichern und die... Stalin war ein sehr misstrauischer Mensch mit krankhaftem Argwohn. Er konnte einen Menschen ansehen und sagen, warum haben Sie heute einen so unruhigen Blick? Oder warum schauen Sie heute so oft beiseite und sehen mir nicht direkt in die Augen? Ich möchte, dass ihr morgen damit beginnt, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen. Die nötigen Kompromisse zu finden, Brücken über unsere Flüsse zu bauen und zu helfen, unsere Straßen instand zu setzen, unsere Sicherheit zu verteidigen und unseren Kindern und Enkeln ein schwächeres, gefährlicheres Land zu hinterlassen, als wir es einst geerbt haben. Ich rede nicht von blindem Optimismus. Die Art bewusster Ahnungslosigkeit, die meint, ich rede nicht von... Jetzt ist nicht der Augenblick, eine gemeinsame Basis zu suchen oder sich auf die Zukunft zu konzentrieren, die wir uns wünschen und erträumen oder die Würde aller Menschen zu achten. Wir können unsere Völker nicht erheben. Wir können den Lebensstandard nicht heben und unserem Volk nicht Glück und Ruhm bescheren. Wir können nicht. Ich glaube, dass wir die Probleme unserer Zeit nicht lösen können. Unsere Geschichten unterscheiden sich und uns fehlt eine gemeinsame Hoffnung. Unsere Werte und unsere Interessen stimmen nicht überein. Wir sehen nicht gleich aus und wir sind unterschiedlicher Herkunft. Der Weg vor uns ist zu lang. Und der Anstieg ist zu steil. Und unser Ziel ist zu weit weg. Wir werden es wahrscheinlich weder in einem Jahr erreichen, noch in einem Jahrzehnt, noch in einem Jahrhundert. Und um ehrlich zu sein, ich war noch nie so sicher wie heute Abend, dass wir unser Ziel überhaupt nicht erreichen werden. Vor vielen Jahren haben wir eine Verabredung mit dem Schicksal getroffen. Aber jetzt, da die Zeit gekommen ist, da können wir unser Versprechen nicht halten. Für uns ist jetzt nicht die Zeit, so zu handeln, wie es alle für richtig halten. Wir müssen stillhalten und sehr, sehr lange die Gewalt des Systems erleiden. Heute ist unser Land unten. Heute ist unser Land das Unterlegene. Heute hat unser Land mehr als 2 Millionen... Heute gibt unser Land uns und unseren Wirtschaftspartnern Zeit für strengere Disziplin und eine bessere Aufnahme der Rezession. Ergänzt Träume und Flüchtlinge. Ergänzt Handelswege und Krankenhäuser. Ergänzt die Verwerfungen einer Welt im Abschwung. Heute ist dieser Traum vorbei. Ich möchte aufhören. Diese entsetzliche Zeit. Schritt für Schritt. Treibsand und feste Felsen. Parlamente und Paläste. Straßen und Gerichtshöfe. Meere und Himmel. Gemeinschaften, die sich den Lebensraum einer schrecklichen Stadt teilen. Geschichten, die einzigartig sind. Amerikaner, die in den Wüsten des Iraks aufwachen und in den Bergen von... Die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkelkinder. Bürgerkrieg, Ungehorsam. Gefängnisse und Arbeitslager. Geister. Und diese Entschuldigungen. Walking until my body's tired as my soul. To the point of that old familiar grief that likes to be felt. Ich stehe heute hier vor euch. Wir haben eine befriedigende Übereinkunft ausgehandelt. Und nach vielen Jahren der finanziellen Selbstdisziplin beginnt für uns erneut eine Phase des Misserfolgs. Heute vernichtet uns vielleicht die schiere Übermacht gepanzerter Streitkräfte. Aber wir können uns immer noch auf morgen freuen, wenn uns noch stärkere gepanzerte Streitkräfte erbarmungslos und grundlos zu Leibe rücken werden. Es hat lange gedauert. Aber heute Abend, dank dem, was wir an diesem Tag, in diesem entscheidenden Moment erreicht haben, ist der Wandel ausgeblieben. Die Menschen tun mir unglaublich leid. Ich bin... Zwei Kriege, ein Planet in Gefahr, die schlimmste Finanzkrise seit einem Jahrhundert. Freunde. Vor kurzem, an meinem 50. Geburtstag, bin ich mit ein paar Freunden spazieren gegangen, zur anderen Seite des Flusses, anderen Seite der Bahn, Bahngeleise. Wir gingen zurück und zwar zu den Orten, wo viele von uns aufgewachsen sind. Und für die, was uns überraschte, waren gar nicht die Veränderungen, nicht die neuen Gebäude oder die alten, die verschwunden waren. Es waren nicht die Veränderungen, die uns überrascht haben. Es waren die Dinge, die gleich geblieben sind. Es ist immer noch nur eine Geschichte. Freunde. Aber Freunde. Ich... Ja. Freunde, ich danke euch. Freunde, ich danke euch. Freunde. Wir können viel leisten in diesem Land, das beengt ist und dreckig, das verfällt und das zu klein ist für das Verkehrsaufkommen, mit dem es fertig zu werden versucht. Uns stehen schwere Zeiten bevor. Es gab schon früher schwere Zeiten. Und es wird in Zukunft schwere Zeiten geben. Aber... Von den 70% Wählern, die noch zur Wahl gehen wollen, sagen 42%, Kalifornien ist bankrott und dass das der Grund sein könnte. Und 38% sagen, dass Unzufriedenheit nur eine Form oder eine Art von Egoismus ist. 49% medizinisch versorgter Wähler sagen, dass sie immer noch die vietnamesische oder südostasiatische Zeit nutzen würden mit ihren Nettoverlusten und lückenhaften Gewinnen. Ich bin ein verurteilter Häftling und sitze 5 Jahre ab. weil ich das Land ohne Ausreisegenehmigung verlassen und Ende Mai die Leute zum Streik aufgehetzt habe. Ich will die gegenwärtige Krise in Irland ausweiten oder vertiefen, um auf dem Balkan nach friedlichen und nicht dauerhaften Lösungen zu suchen. Ich will weiterhin maßgebliche Verbesserungen beim ökologischen Fußabdruck Chinas erreichen. Und wir sollten uns im Laufe der nächsten 5 Monate darauf vorbereiten, Panzer, Flugzeuge, Waffen und unterstützende Truppen mit insgesamt etwa 13.500 Mann zu entsenden, einschließlich Afrikaner, die etwa 70% der Bevölkerung Südafrikas ausmachten und nicht wahlberechtigt waren. Wie sehen die Lösungen für die Friedensprobleme aus? Wo verlaufen die Demarkationslinien des Feindes? Keine anderen Fragen beschäftigen unser Volk so sehr wie diese. Kein anderer Traum fesselt die 250 Millionen Menschen, die in diesem Teil der Welt leben, so sehr. Ich rede nicht von Konsumenten, die derzeit 18 Millionen Fahrzeuge pro Jahr kaufen, verglichen mit 11 Millionen vor 5 Jahren, oder dass 40% die EU verlassen möchten. Und wir geben, während wir euch auf dem Friedhof in eure Gräber ablassen, ein Versprechen, das gestern, heute, morgen und für immer gilt. Kuba wird sich nicht einschüchtern lassen. Das Defizit lässt sich nicht bremsen. Der Wirbelsturm wird weiter gegen Bruttoinlandsprodukt, Pro-Kopf-Einkommen und Bevölkerung zahlenmäßig aufziehen. Es sind keine schnellen Lösungen zur Hand. Haushaltsmaßnahmen, einschließlich einer Erweiterung um 1,4 Milliarden Hektar, wo 30% der Obdachlosen eine ethnische Minderheit sind. Kinder auf der Straße leben und lediglich 14% Sprachen sprechen, von denen Spanisch, Japanisch und Italienisch 200.000 ausmachen. In Reichweite eines Russlands, das entschlossen ist, 70 Milliarden US-Dollar für die Aufrüstung seiner strategischen Atomwaffenbestände auszugeben. Ich rede nicht vom Erbe. Ich bin hier, um über die 83% zu reden und Rezeptbesteuerung durch die ultrakurze und mittel- bis langfristige durch Wohnungsbau, Schienenprogramme, Ausgrabungen und Baumaßnahmen. Stille und sehr, sehr lange absichtliche Besinnungspausen. Wir werden täglich angegriffen. Gewalt existiert nicht nur in der Armee, der Polizei und in den Gefängnissen. Sie existiert in der minderwertigen, entfremdenden Kultur, die Fernsehfilme und Magazine ausstoßen. Sie existiert in der hässlichen Sterilität des Stadtlebens. Das dachte ich gestern beim Duschen. Verzeiht. Ich kann momentan nicht wirklich klar denken. Mein Sehvermögen ist Hörvermögen. Nicht, was ich einmal war. Wir haben noch nicht das Ende der Gewalt gesehen. Wir haben noch nicht das Ende der Rechtlosigkeit gesehen. Wir haben noch nicht das Ende des Chaos gesehen. Worüber ich nachgedacht habe. Wie viele Kriminalbeamte die Londoner Polizei hat. Über Blockfarmen und Gewerkschaften, über Arbeiter, unter Wasser und in Übersee und über gestern vergossenes französisches Blut, Körperflüssigkeiten, Lecks, Stauseen, Hochwasserschutz, Freunde. Unsere Einheit wird von Immigrantenborden bedroht, die fremde Ideen und Ideale in unser Land bringen. Es ist von Spaltungsisolation bedroht, schwer zu verlieren, auf andere Mittel konzentrieren Versuch, bedroht von Leuten auf der Straße. Unser Land ist, will nicht und erledigt rapider Zustrom, Einsparungen bei Heilbildung und sehr, sehr alten Leuten, die verloren haben. Wir sind andere und 2 Dinge müssen getan werden. Aufhören und abkratzen. Neue Mittel ausfindig machen, um alle in die Knie zu zwingen, alle zum Ausgang zu zerren, alle zu beschämen. Congratulations. Please. Congratulations. Please. Es ist sehr schwer, die Gefühle eines solchen Augenblicks in Worte zu fassen. Und in einer Krise dauert es immer eine Weile, bis man das Minimum an Kontrolle wiedererlangt hat, die man braucht, um zumindest öffentlich sprechen zu können. Aber wenn Tränen kommen, dürfen wir sie nicht zurückhalten. Ich denke, was wir haben, was wir uns immer bewahrt haben, ist der Glaube an einfache Träume. Ein Beharren auf kleine Wunder. Wir wollen einfach nur die Gewissheit, dass wir unsere Kinder abends ins Bett bringen können. Die Gewissheit, dass sie satt sind und etwas zum Anziehen haben und ihnen kein Leid geschehen kann. Dass wir sagen können, was wir denken. Schreiben können, was wir denken. Ohne dass es nachts plötzlich an der Tür klopft oder draußen ein Auto mit laufendem Motor steht. Dass wir eine Idee haben und eine eigene Firma gründen können, ohne Schmiergeld zahlen zu müssen. Dass wir am sogenannten politischen Prozess teilhaben können, ohne Angst vor Vergeltung. Gewalt existiert bei der täglichen Ausbeutung unserer Arbeit, was den Bossen die Macht gibt, unser Leben zu kontrollieren und das System zu ihrem Vorteil zu steuern. Wie viele Rolls-Royce, wie viele Wall Streets, wie viel kalter Krieg, wie viele Anti-Gewerkschafts-Gesetzesinitiativen sind nötig, um zu demonstrieren, dass in einer Krise des Kapitalismus die herrschende Klasse nur reagieren kann, indem sie die Menschen angreift. Ich habe heute Abend Neuigkeiten für euch. Wir sind unversehrt, unbeirrt und unterbrochen. Obwohl die Moskauer Telefongeräusche nicht ermutigend waren, wir sind unübertroffen, unfrei und überwiegend ununterscheidbar. Wir sind unübertroffen, unfrei und überwiegend ununterscheidbar. Die 2% Wachstumsprognose zieht mich runter. Runter von vorher 3,1%, runter von Mai bis 1,8% im nächsten Jahr. Ich bin runter auf historische Werte und Aktienmärkte, die heute Morgen am Boden verlieren. Ich bin flache Kurven. Keine Spitzen, geringe Sättigung und stellenweise leicht negatives Wachstum. Ich bin in der Krise Italiens. Ich bin der schlechteste Verschlechterer. Unter 2,6, unter 2, bis unter 1 und dann unter 1,5. Bis unter 8 ein Rückgang des BIP zur ersten Hälfte von 2012. Der französische CAC 40 hat sich um 2% verschlechtert. Der deutsche DAX ist sogar noch niedriger. Der gestrige Tiefstand zieht mich runter. Unter 3 bis minus 9 ohne. Ich bin Stromausfälle und verkünde keinen weiteren Rettungsschirm. Lasse zaghafte Bemerkungen durchsickern, verbreite Mangel und Verlust. Ich bin das Ende der unverminderten Höhen aller Zeiten und Tiefen aller Zeiten. Bevor wir auf Sendung gingen, habe ich mich mit der jungen Frau unterhalten, die mein Mikro befestigt hat. Ich habe sie nach ihrer Familie gefragt, nach ihren Fantasien, Prägungen und ihrer Ausbildung. Was ich herausgefunden habe, ich möchte Parallelen ziehen. Protektion, Handelsabkommen. Gibt es Fragen? Gibt es Zweifel? Stimmen, die ungehört bleiben? Als Sohn eines Sägewerkarbeiters im Waldland weiß ich um die Schlüsselrolle der Holzindustrie in unserer Region. Und ich weiß um die Rolle der Wälder bei der Bewältigung des Klimawandels. Zu mir hat mal jemand gesagt, wäre es nicht toll, wenn es etwas gäbe, womit man das Kohlendioxid aus der Luft herausfiltern könnte? Wäre es nicht toll, wenn es etwas gäbe, womit man eine Rückwärtsbewegung umkehren könnte? Ich habe Ihnen gesagt, dass Geld einen nicht ändert. Es verstärkt nur, wer man ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass man sich von einem Pessimisten Geld am besten im Oktober leiht, denn der glaubt nicht, dass er es zurückbekommt. Ich habe Ihnen gesagt, man ändert die Dinge, indem... Ich habe Ihnen gesagt, dass ich als Tochter einer Diplomatin und eines Diktators und als jemand, der mit Alkoholikern zusammengelebt hat, als jemand, der nie eine zweite Chance hatte, als jemand, der im Winter zu Fuß zur Schule laufen musste, weiß, dass Wissen Macht ist. Sie haben gesagt, manche Dinge lassen sich nicht ändern. Sie haben gesagt, manche Dinge werden immer so sein. Ich habe Ihnen damals nicht geglaubt und ich glaube Ihnen heute nicht. Sie haben gesagt, Landöl ist Blutgeld. Und Blutgeld ist dicke schwarze Seife. Und dicke schwarze Seife ist dünner roter Ketchup. Und dünner roter Ketchup ist kaltes Blut und kaltes Blut ist totes Provisionsland. Und totes Provisionsland ist reife Freiheit und reife Freiheit ist Gleichheit auf Konzession. Und Gleichheit auf Konzession ist Kursrückgang und Schutz. Und Kursrückgang und Schutz ist Sicherheit. Zu einem hohen Preis. Ewig ist keine so lange Zeit. Wenn jemand reingelegt, betrogen oder getäuscht wird, dann sagt man, dass er geliefert ist. Wenn jemand beleidigt oder gekränkt wird, dann stürzen wir nicht gleich auf die internationale Bühne. Wenn wir etwas aus der revolutionären Bewegung gelernt haben, dann wissen wir, dass unser Volk sich nicht traut zu kämpfen. Nicht weiß, wie man kämpft. Wir wissen, dass unser Volk faul ist, schwach und feige. Wir wissen, dass es nichts erreicht hat. Wir wissen eigentlich, dass unser Volk von Generation zu Generation nie wirklich gekämpft hat. Und dass es niemals wirklich kämpfen wird. Ist ein solches Volk kühn oder ist es feige? Ist ein solches Volk kühn? Ist ein solches Volk kühn? Oder ist es feige? Ist ein solches Volk kühn oder ist es feige? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich als Tochter eines Stahlarbeiters und einer Bardame und als jemand, der mit Drogenabhängigen zusammengelebt hat, als jemand, der nie irgendeine Art von Bildung genossen hat, als jemand, der... Ich wollte euch zeigen, dass man Politik auch anders machen kann. Und ich wollte einen neuen Führungsstil anbieten, in dem ich auf die Träume und Hoffnungen, Sorgen und Nöte der Leute höre, die so sind, wie ihr sein solltet, und dann danach handle. Wir haben eine Regierung, die es versäumt hat, die eskalierende Rechtsimmobilienkrise angemessen anzugehen. Eine Regierung, die sämtliche Priorität auf der Spur der Deflationsspirale nicht übertreffen wird. Wir haben die Wahl zwischen 5 weiteren Jahren mit derselben Hinterzimmerpolitik wie die letzten 9 Jahre oder 8 Jahren mit etwas, dem wir nicht vertrauen. Oder 3 Jahren mit der Fortsetzung der gegenwärtigen Situation, nur verlangsamt, sodass sie 6 Jahre länger dauert als zuvor. Ich rede. Ich werde nach London fahren. Ich werde es Paris beibringen. Ich werde einen Weg finden, den Bürokratismus der Bürokratie zu zerschlagen. Ich werde Polen zur Kommunikation mit Helsinki zwingen. Ich werde die deutsche Nationalpsychologie mit einem Rettungsschirmblick im Gesicht frankophonieren, bis die Zahlen plausibel sind und wir das Land wieder halbwegs zum Leben bringen. Mir hat mal jemand gesagt, ich hätte Rezessionsaugen. So eine Art Nicht-Schengen-Augen. Mich plagt vieles. Ich bitte euch nicht um... Ich frage nicht. Ich bin. Ich brauche Unterstützung, um mich aus der Klemme zu befreien, in der ich stecke. Eine neue Regierung, die offen und ehrlich ist. Wir denken an unsere Nachbarn und deren Eigentum. Die Wälder Rumäniens, Kohlebergwerke, Fabriken für elektronische Bauteile, Waffengeschäfte, Lungen und Nieren, Stahlwerke. Ich denke über ein Konzert nach, bei dem die Musik auf komplexen Finanzinstrumenten gespielt wird. Die Libanesen sind wirklich ein kühnes Volk. voller Würde, mit schönen Traditionen des Kampfes. Ich bin. Warum lachen wir, wenn jemand verletzt wird? Ich erinnere mich an den Ausdruck von... Ich frage nicht. Ich bin hier, um euch zu sagen. Ich erinnere mich sehr deutlich. Ich bin hier ohne eine einfache Lösung. Ich bin. Es ist komisch, aber ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich die einzige Situation, für die ich keine Rede vorbereitet habe. Es ist komisch, dass wenn all das, es ist ein Jammer, dass die Leute aus New Orleans unsere Versammlung hier nicht sehen können. Das ist eine lange Reise, die vor uns liegt. Es ist eine lange, schlimme Nacht in einem schwierigen Jahr. Wahrscheinlich kennt ihr den mit den zwei Priestern, die in der großen Stadt spazieren gehen, aber ich erzähle ihn euch trotzdem. Ich freue mich, hier zu sein. Ich denke an eine Zeit gar nicht so lange her. Eine unerwartete Degradierung, eine aufgeflogene Spionage, ein steiler Anstieg der Lebenshaltungskosten, kalte Dusche für Aufschwungshoffnungen, klebriges Gefühl. Die Art und Weise, wie sich eine Menge durch eine abgesperrte Straße bewegt. Überwachungskameras, Patente und Urheberrechte. Allzu oft wird die Geschichte Europas als eine Reihe endloser Kriege und Auseinandersetzungen beschrieben. Aber was uns aus heutiger Sicht wohl am meisten beeindruckt, ist unsere gemeinsame Erfahrung. Zum Beispiel, wie Europäer entdeckt und kolonisiert und, ja, ohne Bedauern, einen Großteil der Welt zivilisiert haben. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte von Talent, Mut und Geschick. Ich möchte uns in solchen Bereichen enger zusammenarbeiten sehen, wo man besser gemeinsam als alleine ans Ziel kommt. Aber nicht in Bereichen, wo es komplizierter wird, wenn sich zwei Menschen an etwas versuchen, was man besser alleine macht. Ich möchte uns kooperieren sehen. Europa ist stärker, wenn wir das tun. Aber eine engere Zusammenarbeit erfordert keine Machtzentralisierung in Brüssel oder Entscheidungen durch eine installierte Bürokratie. Wie weit wir auch gehen wollen, die Wahrheit ist, dass man nur dorthin gelangt, wenn man einen Schritt nach dem anderen macht. Und wir müssen jetzt die Entscheidungen für die nächsten Schritte treffen, statt uns von utopischen Zielen ablenken zu lassen. Denkt daran, die Utopie kommt nie, denn wir wissen, wir würden es nicht mögen, wenn sie es täte. Vor 1-2 Wochen kam ich mit einem Wähler ins Gespräch, einem Mann mittleren Alters, ein ganz normaler Arbeiter, der in einem unserer staatlichen Industriebetriebe beschäftigt ist. Nach 1-2 Sätzen über das Wetter sagte er plötzlich, ich würde nicht in diesem Land bleiben, wenn ich das Geld hätte, wegzugehen. Ich antwortete in dem Sinne, dass selbst diese Regierung nicht für die Ewigkeit sei. Aber er schenkte dem keine Beachtung und fuhr fort, ich habe 3 Kinder, 2 von ihnen sind mittlerweile verheiratet, haben Familie, aber ich werde keine Ruhe geben, bis ich sie nicht alle in Übersee weiß. In diesem Land wird der weiße Mann in 15 bis 20 Jahren unter der Knute des schwarzen Mannes stehen. Ich kann schon den kollektiven Aufschrei hören. Wie kann ich es wagen, etwas so Schreckliches zu sagen? Wie kann ich es wagen, Ängste zu schüren und die Leute aufzustacheln, indem ich ein solches Gespräch wiederhole? Ich wollte bloß eine einsame, beängstigende Erfahrung zu einer weniger einsamen und beängstigenden machen. Ich wollte nur... Ihr seid lange genug in diesem Land, um die Sprache des Ku Klux Klans zu verstehen. Die kennen nur eine Sprache. Und was wir, ihr und ich jetzt 1965 tun müssen, wir müssen eine neue Sprache lernen. Die Sprache lernen, die Sie verstehen. Und wenn Sie an unsere Haustür kommen, können wir reden. Und Sie werden es kapieren. Oder sitzt ihr einfach da, wenn sie euch das Seil um den Hals legen und sagt, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein! Ich muss es in aller Deutlichkeit sagen. Freiheit bedeutet, den Menschen das Recht auf Versammlungs- und Organisationsfreiheit und auf offene Debatten zu verweigern. Es bedeutet, die Bewegungsfreiheit derjenigen einzuschränken, die mit ihrer Regierung womöglich nicht einverstanden sind. Es bedeutet, Bürgerinnen und Bürger von ihren Angehörigen zu trennen und sie einzusperren, sie zu misshandeln und ihnen ihre Würde zu verweigern, egal wie friedfertig sie ihre Vorstellungen und Meinungen auch äußern mögen. Ihr seid lange genug in diesem Land, um ihre Sprache an der Haustür zu verstehen. Wir können reden. Und es wird Ihnen ein Licht aufgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir einfach gemeinsame Basis und Sie können Verdruss verschaffen während Ihrem Genuss. Und wenn ihr da sitzt, einfach da sitzt, sind Sie zufrieden? Nein. Ich habe noch ein, zwei Sätze zum Wetter. Warum? Wegen dem ganzen Ärger und Aufstacheln. Weil ich irgendeine Regierung gebildet, nicht für die Ewigkeit, aber sie haben genommen, spaltet, vereint und teilt uns. Denkt daran. Utopia never comes. Der Grund, warum wir hier zusammen sind, wir wollen feiern. Wir wollen den Beitrag feiern, den Männer in jedem einzelnen unserer Lebensbereiche leisten. Im Haus, im Job, in der Gemeinschaft, als Väter, Ehemänner, Brüder, Söhne, Lehrlinge, Arbeiter, Bürger und Führungskräfte. Und der heutige Abend ist selbst wie eine Art Zusammenkunft. Ganz so wie Männer jeden Tag in jedem Land zusammenkommen. Wir kommen auf dem Feld zusammen und in der Fabrik, beim Dorfmarkt und im Supermarkt. Im Wohnzimmer und im Konferenzraum. Und sei es, während wir mit unseren Kindern im Park spielen oder Kleider im Fluss waschen oder bei der Büroarbeit eine Pause machen. Wir kommen zusammen und reden über unsere Zukunftserwartungen. Unsere Sorgen und Nöte. Wir sind vereint im gemeinsamen Ziel, die Macht der Arbeiterklasse und den Sieg von Sozialismus und Kommunismus auf der ganzen Welt zu erreichen. Wir sind vereint im gemeinsamen Kampf gegen Imperialismus, für die vitalen Interessen und demokratischen Rechte aller Menschen. Gegen Kolonialismus in jeglicher Form, für die nationale Befreiung aller Völker. Wir sind vereint im gemeinsamen Ziel, einen dauerhaften Weltfrieden zu schaffen. Ich habe die Hoffnung, dass das Leben in den vor uns liegenden Monaten und Jahren wieder annähernd zur Normalität zurückkehren wird. Wir werden in unser Leben und unseren Alltag zurückfinden. Die Dinge werden sich beruhigen, werden gewöhnlich, berechenbar, ja, sogar langweilig werden. Und das ist gut. Selbst die Trauer wird schwinden mit der Zeit und durch Gnade. Aber unsere Entschlossenheit darf nicht nachlassen. Jeder von uns wird sich daran erinnern, was heute geschah und wem es geschah. Wird sich an den Moment erinnern, als ihn die Nachricht erreichte, wird sich erinnern, wo er da gerade war und was er getan hat. Manche werden sich an ein Bild von Feuer oder von einem Telefon erinnern. Andere werden sich an eine Nachrichtenschlagzeile erinnern, an ein Lied, ein stehengelassenes Essen oder an eine Empfindung, die sich mit Worten kaum beschreiben lässt. Ein unstetes Gefühl, mit dem sich die Sorgen des Augenblicks in alle Richtungen nach außen zu schrauben scheinen und mit dem sich langsam Schritt für Schritt Verunsicherung ausbreitet. Allzu oft wird die Geschichte Europas als außergewöhnliche Geschichte von Talent, Geschick und Auseinandersetzungen beschrieben. Aber was uns aus heutiger Sicht wohl am meisten, zum Beispiel die Geschichte, wie wir alleine alles besser können. Ich bin wieder hier, nach einer Zeit, in der sich nichts bewegt hat. Ich möchte, dass wir alle weitermachen ohne Bedauern. Was wir jetzt brauchen, Wir müssen uns ablenken lassen durch Belanglosigkeiten oder durch eine Reihe endloser Kriege. Vor ein, zwei Wochen kam ich mit Kindern ins Gespräch, die nach ein, zwei Sätzen über das Wetter sagten, dass Hungern kaum wahrnehmbar. Und Nikkei. Und Nikkei, Eurozone, karzinogen, Vormachtstellung, Engpass, Eiserwärmung. Ich sagte, ich will in einen Zug für die angemessene Schuldentilgung. Immer. Ich habe Interesse. Ich. An den Leuten verbinden. Interesse! Das und sie sagten, Klappen, Kappen, Klagen, Kürzen. Embargo der Abfluss. Orten und wenn nötig strafrechtlich verfolgen. Poststelle. Schließfach und Drogenkonsum. Abhängigkeit. Wende. Wird Tiefstand erreichen. Mietpreisbremse. Erneut. Befristete. Papierschnittwunden. Benutzen. Dann versuchen herauszufinden. Dieses Mal. Statistisch gesehen. Staat. Sie selbst. Finanziell Abhängige. Erblichkeit. Verwahrlost. Grundlos und kritiklos. Geplatzte Blasen. Crash. Legislativ. Kein Gespräch nicht. Beaufsichtigung. Legitim. Kurzzeiteffekt. Wessen legales Team? Nicht funktionsfähig. Geld drucken. Kreml. Und ich sagte. Botschaft. Ich bin hier mit Haarspaltereien und Haarspeiereien. Ich spalte Haare. Ich breche Eis. Ich kehre zurück zu den Wurzeln, gehe zurück auf Los. Ich schabe Fleisch von den Knochen. Ich schnalle Gürtel enger. Ich beschneide Bescheide, schneide mir ins eigene Fleisch. Ich lege bloß. Ich schneide das Fett ab. Ich plündere Überschuss. Ich downsize, outsource, supersize. Ich flankiere, ich repositioniere. Ich bin tief und kollateral schädigend. Ich danke euch allen für eure Rolle. Ich haue euch alle übers Ohr. Ich bin zerrissen. Ich bin ein reißender Strom. Ich stehe noch immer in Wassern. Ich ficke in Münder. Ich verhöre hart. Ich bin finanzgeleitet. ich bin langatmig, ich bin klatschnass. Ich blocke ab, ich mache Ärger, ich schwindle, wie es ist. Ich schildere es, ich durchdringe die Lügen, ich spreche durch Wände. Ich bin verstrickt im Rollback, tief im Flashback. Ich bin aus dem Schneider, ich bin in den Miesen, ich bin kurz vor der Absprungzone, ich bin deprimiert und vom Pech verfolgt. Ich schäle die Haut ab, ich zerquetsche deine Augen, ich lebe den Traum, ich frage, ich warte, ich strukturiere um, ich schalte ab, schale ab, ich halte durch, ich ziehe zurück, reiß mich zusammen, ich spucke Blut, ich sinne auf Nachzählung. Ich bin so weit vorn, dass ich fast schon wieder hinten bin. Ich ernte, was gesät wurde. Ich stehe auf den Schultern der Lebenden, ich stehe auf den Leibern der Toten. Noch ein Gesetz! Noch eine Masse! Noch ein Schlamassel! Noch mehr Massen! Noch eine Regierung! Noch eine Scheinlösung, damit ihr am Steuer weiter schlaft! Noch ein Lacher! Noch ein Heuchler! Noch eine Verblendung, noch eine Taktik, noch eine Billion, noch ein Gerangel, noch eine Megatonne, noch ein Sturm, noch eine Warnung, noch eine Vorhersage, noch eine schlaflose Nacht, noch eine Phrase, noch ein Nachrichtenticker! Noch eine dampflose Nacht! Noch ein Gefängnis! Noch eine Pressemitteilung! Gesetz! Noch ein Anwalt! Noch ein Lobbyist! Noch ein Schlamassel! Noch eine Abwesenheit! Noch mehr Massen! Noch eine Inflation! Noch eine Regierung! Noch eine Abschweifung! Damit ihr am Steuer weiter schlaft. Noch ein Stolpern. Noch ein Lachen. Noch ein Sturz. Noch ein Straucheln. Noch eine Verblendung. Noch ein Kästchen angetäuscht. Freunde, es ist der Herbst für uns. Der Sommer, der Winter, der Frühling. Es ist die Nacht. Der Tag, der Morgen, der Mittag, der Abend. Die strahlende Sonne, der Schatten, die fernen Sterne, der Vollmond, die nahende Dämmerung, der unvermeidliche Sonnenuntergang. Wenn wir gescheitert sind. And though we fell short. Von Tim Etchells. Aus dem Englischen von Astrid Sommer. Mit André Jung. Musik Martin Schütz. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Philipp Adelmann. Regieassistenz Christina Huch. Funkeinrichtung und Regie Erik Althofer. Produktion Deutschland Radio Kultur 2015.